Neurosen, Psychosen und Wahnvorstellungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und Hysterie, Phobien und Perversionen. Nichts, was die Psychoanalyse nicht zu heilen oder zumindest zu lindern vermag. Auch wenn der Weg zur psychischen Genesung ein steiniger ist, zeitraubend, mit Mühsal beladen und für den Patienten oft schmerzlich, führt dieser Weg doch stets zurück in die frühen Phasen des Seins, in denen ungelöste Konflikte, meist sexueller Natur, schlummern und auf ihre Erweckungen durch den erfahrenen Therapeuten warten. Ja, nun gibt es Lästerzungen, die meinen, die Psychoanalyse mache es sich zu leicht, wenn sie jeglichen psychischen Defekt auf traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit zurückführt. Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich jedoch sagen, dass dies stets der Fall ist, wie ich anhand einiger meiner gravierendsten Fälle psychischer Deformationen zu illustrieren bereit bin. Die geheimen Protokolle des Schlomo Freud von Robert Weber, Regie Thomas Leutzbach. Unter normalen Umständen hätte ich Herrn Sellack ohne Umschweife der Türe verwiesen. Aber angesichts seines bis auf die Kopfhaut abgesenkten Haares, welches noch einen typischen Brandgeruch verströmte, den förmlich noch qualmenden Augenbrauen, den wimpernlosen Lidern, der ansonsten völlig unauffälligen Gestalt, besann ich mich eines anderen. Schien Herr Sellack doch eher ein Fall für die Notaufnahme zu sein. Und so überwog die Neugier, was ihn in einem derart derangierten Zustand veranlasst haben mochte, anstelle eines Krankenhauses eine psychotherapeutische Praxis aufzusuchen. Meine diesbezüglichen Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. War jener untersetzte, etwas zur Dickleibigkeit neigende Mensch doch rückblickend einer der interessantesten und skurrilsten Fälle von hysterischen Wahnvorstellungen, die mir als Psychoanalytiker in den Jahrzehnten meiner Berufsausübung untergekommen sind. Ich nenne diesen Fall unter dem Siegel der ärztlichen Verschwiegenheit und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Patienten die 7 Tote des Frane Sellack. Ich brauche keinen verfluchten Arzt. Ich brauche jemanden, der mich einweist zu meiner eigenen Sicherheit und der meiner Mitmenschen. Möchten Sie sich hinlegen, Herr Sellack? Die Couch ist genauso bequem, wie sie aussieht. Sehe ich so aus, als wäre ich zu einem Nickerchen aufgelegt? Das nun nicht gerade, aber Sie haben meine Praxis aufgesucht, weil Sie sich offenbar einer Psychoanalyse unterziehen möchten. Und da ist dies das übliche Prozedere. Der Patient liegt, der Arzt sitzt. Ich habe einfach Ihr Schild draußen gesehen. Mhm. Reiner Zufall, dass ich gerade bei Ihnen gelandet bin. Vielleicht haben Sie das Schild zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal bemerkt und als Sie Hilfe benötigt haben, hat sie möglicherweise Ihr Unterbewusstsein direkt zu meiner Tür geführt. Ich glaube, ich muss mich jetzt doch etwas hinlegen. Machen Sie es sich bequem, mein Lieber, und erzählen Sie mir, was Sie in eine derartige Aufregung versetzt hat. Ich glaube, ich werde verrückt. Das ist völlig normal, das glauben die meisten Menschen. Was lässt Sie denn an Ihrem Verstand zweifeln? Der Motor meines Wagens ist eben explodiert. Ein Unfall? Nein, einfach so. Und haben Sie aber wirklich Glück gehabt. Bis auf Ihr versenktes Haar scheinen Sie völlig unversehrt. Das ist es ja. Ich hatte wieder mal Glück. Das ist einfach nicht normal. Ein anderer in Ihrer Lage würde das sicher anders sehen. Beim ersten Mal habe ich das auch anders gesehen. Das ist Ihnen schon einmal passiert? 7 Mal. Der Motor Ihres Wagens ist 7 Mal explodiert? Haben Sie daran gedacht, die Automarke zu wechseln? Der Tod wollte mich heute zum 7. Mal holen. Er verfolgt mich. Verstehen Sie? Mhm. Beim ersten Mal, ich sitze in einem Zug. Der Zug entgleist und stürzt in eine Schlucht. Ich habe mir dabei den Arm gebrochen. Das war alles. 17 andere waren tot. Sie sind meinetwegen gestorben. Weil sie mit mir in diesem Zug waren. Mhm. Ein Jahr später habe ich einen Flugzeugabsturz überlebt. In 10.000 Meter Höhe fallen die Triebwerke aus. Während des Sturzfluges öffnet sich dann auch noch die Hecktür. Jeder, der nicht angeschnallt war, ist nach draußen gerissen worden. Auch ich? Sie hat nicht zufällig einen Fallschirm zur Hand? Blödsinn. Ich bin in einem Heuhaufen gelandet. Kein einziger Kratz. Nichts. Die anderen hatten weniger Glück. Außer mir hat keiner überlebt. Mhm. 3 Jahre später sitze ich in einem Bus. Wir fahren über eine Brücke, die Straße ist vereist. Der Bus kommt in Schleudern, durchbricht die Brüstung und rauscht in die Tiefe. Und ich bin mit ein paar Schürfwunden davon gekommen. 4 Mitreisende sind gestorben. Jede Menge Schwerverletzte. Und da hat's bei mir geklingelt. Ich meine, 3 Unglücksfälle in 4 Jahren, bei denen ich eigentlich hätte draufgehen müssen. Das kann doch kein Zufall sein. Sie hatten die Zahl 7 erwähnt. Der Tod hat inzwischen auf Bus umgesattelt. Nachdem das mit dem Zug und mit dem Flugzeug nicht geklappt hat. Ich habe nicht aufgepasst. Bin bei Rot über die Straße gelaufen. Und ein doppelstöckiger Verkehrsbus fährt voll in mich rein. Und ich? Ich hatte nur ein paar Prellungen. Ein anderes Mal, ich war unterwegs auf einer Serpentinstraße in Kroatien. Ich bin gebürtiger Kroate, müssen Sie wissen. Ich fahre also um eine Nadelkurve und direkt vor mir ein Bus der UNO. Ich weiche aus, mein Wagen durchschlägt die Leitplanke und stürzt 150 Meter in die Tiefe. Wäre ich angeschnallt gewesen, dann... Aber so bin ich vorher aus dem Auto geschleudert worden. Und heute? Heute ist mein Wagen explodiert, ohne ersichtlichen Grund. Sie sagten etwas von, der Tod hätte umgesattelt und vorhin, der Tod sei hinter Ihnen her. Was meinen Sie damit? Es ist der Tod selbst, der es auf mich abgesehen hat. Verstehen Sie das nicht? Sie stellen sich den Tod als Wesen, als Person vor? Ich stelle mir gar nichts vor. Ich weiß nur, dass er so lange hinter mir her sein wird, bis er sein Ziel erreicht hat. So ungewöhnlich Ihnen die Häufung derartiger Zufälle in Bezug auf Ihre Person auch erscheinen mag, sofern sie sich tatsächlich ereignet haben... Halten Sie mich etwa für einen Lügner? Nein. Ich denke, Sie halten die Anschläge auf Ihr Leben, die Verfolgung durch den personifizierten Tod, tatsächlich für wahr. Die sind wahr. Oder meinen Sie, ich habe mir die Haare selbst abgefackelt? Selbst wenn das, was Sie mir erzählt haben, den Tatsachen entspricht. Und das tut es. Das schwöre ich beim Grab meiner Mutter. Also selbst wenn, wäre Ihr Fall so ungewöhnlich nicht. Sie meinen, es gibt noch mehr Menschen, die der Tod auf dem Kieker hat? Hä? Leute wie mich? Kennen Sie die Geschichte des Mannes, der 8-mal vom Blitz getroffen wurde? Wer ist es? Ich muss mit ihm sprechen. Das wird nicht möglich sein, er hat sich erschossen. Es hat ihn also schließlich erwischt. Ich sage Ihnen doch, weisen Sie mich ein, bevor es zu spät ist. Oder der Fall Jessop. Violet Jessop war Stewardess auf der Titanic. Sie hat die Schiffskatastrophe überlebt. Vorher diente sie auf der Olympic, die gleichermaßen untergegangen ist, danach auf einem Lazarettschiff, das ebenfalls sank. Und auch hier kam sie nur knapp mit dem Leben davon. Sie sehen, gesetzt den Fall, Ihre Geschichte stimmt. Sie wären keinesfalls eine Ausnahmeerscheinung. Was soll diese ständige Wehre, möglicherweise, gesetzt den Fall? Hören Sie auf mit diesem Geschwurbel. Nehmen Sie mich endlich ernst. Aber das tue ich doch. In Ihrer Vorstellung wurden Sie auffällig häufig gewaltsam aus dem schützenden Bauch von etwas herausgerissen oder mussten diesen notgedrungen verlassen. Das Flugzeug, der Zug, die Fahrerkabinen der Autos. Aber einmal bin ich angefahren. Ja, von einem doppelstöckigen Bus. Offenbar stehen Sie vor einer notwendigen oder wünschenswerten Veränderung, gegen die Sie sich sträuben. Woher wissen Sie das? Ich denke schon lange darüber nach, ob ich nicht zurück nach Kroatien gehen sollte. In der Sprache des Unterbewussten steht ein Verkehrsunfall für den Wunsch nach Wandel. Ein doppelstöckiger Bus. Hingegen für die Weigerung, eine andere Perspektive einzunehmen. Auch das von Ihnen häufig erwähnte Fallen und Stürzen ist dafür symptomatisch. Aus Mangel an Selbstvertrauen fühlen Sie sich mit Ihrer Situation überfordert. Darf ich fragen, wie Ihre Geburt verlief? Ich bin auf einem Ruderboot zur Welt gekommen. Meine Eltern waren Angeln, als die Wehen eingesetzt haben. 2 Monate zu früh. Mein Vater hat die Nabelschnur mit einem Fischmesser durchtrennt und mich mit einer Angelleine abgebunden. Sie waren also eine Frühgeburt. Zudem noch unter äußerst dramatischen Umständen. Und die Konstellation Ihrer Entbindung hätte Sie leicht das Leben kosten können. Sehen Sie die Parallelen? Sie glauben wirklich? Ich habe mir das alles nur eingebildet. Selten war ein Fall so klar wie der Ihre. Aber diese Erinnerungen an all diese Unfälle, die sind so real. Sie leiden an etwas, das wir Psychologen eine Übertragung durch frühkindliche Verdrängung nennen. Ihr unterbewusstes Es projiziert wiederkehrende Bilder in Ihr bewusstes Ich, die Sie an die Umstände Ihrer Entbindung erinnern und verwendet dabei Symbole wie das abstürzende Flugzeug, den entgleisenden Zug und so weiter. Hinzu kommt, was den Effekt noch verstärkt, eine latente Kastrationsangst. Kastrationsangst? Ja, denken Sie nur an das Messer, mit dem Ihr Vater Ihre Nabelschnur durchtrennt hat. Bei Ihnen klingt das alles so logisch. Glauben Sie mir, bis auf den heutigen Vorfall hat keines der von Ihnen geschilderten Ereignisse stattgefunden. Ich weiß nicht. Je länger ich darüber nachdenke, vielleicht haben Sie ja tatsächlich recht mit dem, was Sie sagen. Ich denke, wir sollten dieses erfolgversprechende Gespräch in einer weiteren Sitzung vertiefen, Herr Sellack. Ihre Zeit ist jetzt um. War das jetzt ein freudsches Versprechen? Ja, Sie haben bereits Ihren Humor wiedergefunden, ein gutes Zeichen. Lassen Sie sich von Natalia einen Termin geben und tun Sie sich selbst einen Gefallen. Suchen Sie einen Arzt auf, einen Schulmediziner, der Sie noch einmal gründlich untersucht. Frane Sellack verließ meine Praxis mit neuem Lebensmut. Seine ganze Haltung hatte sich verändert. Die Schultern waren gestrafft, der Kopf erhoben und der Gang federnd. Ausdruck eines neuen Selbstwertgefühles. Hervorgerufen durch das Wunder der Psychoanalyse, das selbst mich immer wieder in Erstaunen versetzt. Im Vorzimmer hörte ich meinen neuen Patienten ruhig und gefasst mit Natalia einen Termin vereinbaren. Ein Termin, zu dem Herr Sellack nicht erschienen ist. Ich ließ Natalia unter der angegebenen Telefonnummer anrufen. Sie war nicht mehr vergeben. Später las ich in der Zeitung von einem gewissen Frane Sellack, der den Lotto-Jackpot in Kroatien geknackt hatte. 800.000 Euro. Das dazugehörige Foto zeigte unzweifelhaft jenen Mann, der unangemeldet in meine Praxis hereingestürmt war. Auf dem Pechvogel, der sich vom Tode persönlich verfolgt fühlte, war also dank einer einzigen Therapiesitzung ein Glückspilz sondergleichen. Was wissen wir über diesen Sellack? Geboren 1929 in Kroatien, derzeit wohnhaft in Petrinja bei Zagreb. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Was ist mit der Geschichte, die Herr Freuter aufgetischt hat? 7-mal dem Tod von der Schippe gesprungen? Spiegel, Heise, N24, BBC, Wikipedia. Ich finde hier jede Menge Artikel über den Sellack im Internet. Wahlweise ist er der größte Pechvogel oder der größte Glückspilz aller Zeiten. Seine Geschichte scheint wahr zu sein. Und der Lottogewinn? Auch das. Ist ja unglaublich. So viel Schwein möchte ich auch mal haben. Gut. Machen wir weiter. Die meisten Patienten, die zum ersten Mal Kontakt mit mir aufnehmen, können es sich nicht verkneifen, mehr oder weniger geistreiche Scherze über die Namensgleichheit zwischen mir und dem Begründer der Psychoanalyse zu machen. Ich habe dies nie jemandem verübelt. Aber für jenes unglückselige Geschöpf, das an einem verregneten Tage völlig durchnässt meine Praxis betrat, war sein Name tatsächlich an eine grauenerregende Existenz geknüpft. Seiner Kleidung, seines Auftretens und seiner Ausdrucksweise nach schien er einem vergangenen Jahrhundert entsprungen zu sein. Mein erster Eindruck täuschte mich nicht, denn seine Geschichte war so bizarr, so unglaublich, dass sie, wüsste ich es nicht besser, schon wieder wahr sein könnte. Ich nenne seinen Fall unter dem Siegel der ärztlichen Verschwiegenheit und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Patienten... Der Zeitreisende. Freud, endlich. Wissen Sie, wie lange ich schon warte? Lassen Sie uns sofort mit der Sitzung beginnen. Hypnotisieren Sie mich. Die Zeit drängt. Zunächst einmal, mein Bester, hielt ich es für angemessen, wenn Sie sich vorstellen würden. Was reden Sie da? Wir sind uns doch erst vorigen Monat auf einem Empfang der Royal Society in London begegnet. Ich meide gesellschaftliche Anlässe und kann Ihnen versichern, dass ich mich seit einigen Jahren nicht mehr im Vereinigten Königreich aufgehalten habe. Natürlich, Sie erinnern sich nicht, ist ja klar. Wie konnte ich das vergessen? Indem ich Ihre Zeitlinie verändert habe, habe ich natürlich auch Ihre früheren Erinnerungen durch andere ersetzt. Unabhängig von Ihrem Problem, weswegen Sie mich offenbar aufgesucht haben, muss ich dennoch insistieren und Sie bitten, mir Ihren Namen zu nennen. Selbstverständlich. Mein Name ist Herbert George Wells. Klingelt da was bei Ihnen? Also, Krieg der Welten, der Unsichtbare, die Zeitmaschine... Ja. Ich bin kein Freund der Trivialliteratur, aber selbstverständlich ist mir der Name Wells geläufig. Trivialliteratur? Naja. Sie betrachten meine wissenschaftlichen Abhandlungen als Trivialliteratur? Nein. Sind Sie noch bei Trost? Also es lag mir fern, mich despektierlich über die Werke Ihres Namensvetters zu äußern. Ich bin es. Ich bin Wells. Sie leiden offenbar an einer Persönlichkeitsstörung. Dann... Hier, bitte überzeugen Sie sich selbst von der Richtigkeit meiner Aussage. Mein Pass. Mhm. Naja, ich muss zugeben, die äußerst geschickte Fälschung eines historischen Dokuments. Oh, Fälschung. Wie kommen Sie denn darauf? Der Pass ist echt, so wahr ich hier vor Ihnen stehe. Mhm. Also nach diesem Dokument wären Sie 150 Jahre alt. Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass Sie sich dafür äußerst gut gehalten haben. Aber lassen wir das. Kommen wir auf Ihr Problem zurück. Was führt Sie zu mir? Na, unser Disput auf erwähntem Empfang über den therapeutischen Einsatz von Hypnose hat mich veranlasst, Ihre Praxis aufzusuchen. Wie gesagt, meines Wissens nach hat dieses Gespräch nie stattgefunden. Ja, nicht in Ihrer gegenwärtigen Zeitlinie. Herr Doktor, brauchen Sie mich noch? Nein, meine Liebe. Machen Sie Rückfeierabend. Wir sehen uns morgen. Danke, Herr Doktor. Sie und Ihre Gemahlin siezen sich? Wie kommen Sie darauf, dass Natalie meine Gattin ist? Martha heißt jetzt Natalie und Sie sind nicht miteinander verheiratet. Mein Gott, die Auswirkungen sind schlimmer, als ich dachte. Mein lieber Herr Wells, wenn ich Sie so nennen darf. Wie wollen Sie mich denn sonst nennen? Ich denke, wir sollten noch einmal ganz zurück auf Anfang gehen. Weshalb genau haben Sie mich aufgesucht? Ja, sehen Sie sich doch um. Sie sollten sich eigentlich im Wien des Jahres 1929 befinden. Eine interessante Vorstellung. Was veranlasst Sie zu dieser Annahme? Das sieht doch ein Blinder. Offenbar habe ich nicht nur Einfluss auf Ihre Zeitlinie, sondern auch auf Ihren Intelligenzquotienten genommen. Aha. Ich habe in der Vergangenheit Ihre Gegenwart verändert. Und nicht nur die Ihre, die der gesamten Menschheit, die nicht mehr lange existieren wird, wenn Sie mir nicht helfen, mich unter Hypnose zu erinnern. Erinnern? Woran? An den Ort der Zeitmaschine natürlich, was sonst? Aha, langsam nähern wir uns des Pudels Kern. Macht es Ihnen etwas aus, sich auf die Couch zu begeben? Natürlich nicht. Deshalb bin ich ja hier. Ah, jetzt fangen Sie schon an. Anfangen womit? Das habe ich Ihnen doch schon in aller Ausführlichkeit erläutert. Ich muss zurück in die Vergangenheit, um diese erneut zu ändern. Und dazu brauche ich die Zeitmaschine. An deren Aufenthaltsort Sie sich nicht erinnern können. Eine der Nebenwirkungen des Zeitreisens. Temporärer Gedächtnisverlust. Ich sagte es ja bereits. Wenn ich nicht binnen kurzem zurückkehre, ist die menschliche Art dem Untergang geweiht. Sie müssen lernen, mit den Konsequenzen Ihrer vergangenen Handlungen zu leben, so bitter Ihnen diese auch erscheinen mögen. Sie können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Doch, ich kann. Sonst säße ich nicht hier. Und wie haben Sie diese, na sagen wir mal, Zeitreise bewerkstelligt? Sie sind mit Einsteins Relativitätstheorie vertraut? Und soweit man als Nichtphysiker damit vertraut sein kann, ja. Nach Einsteins Relativitätstheorie vergeht die Zeit für Astronauten in einem Raumschiff langsamer als für die Menschen auf der Erde. Und je schneller sich das Raumschiff fortbewegt, desto größer wäre die zeitliche Differenz. Würden die Astronauten nach einiger Zeit auf die Erde zurückkehren, so wäre dort mehr Zeit vergangen als auf dem Raumschiff. Die Astronauten wären in die Zukunft gereist. Würde sich das Raumschiff nun schneller als das Licht bewegen, so liefe die Zeit nicht nur langsamer, sondern sogar rückwärts. Aber Einsteins Relativitätstheorie besagt auch, dass sich nicht schneller als das Licht bewegen kann. Da die Masse eines Objektes bei Überlichtgeschwindigkeit gegen unendlich geht. Und zur Beschleunigung einer unendlichen Masse wäre unendlich viel Energie nötig, mehr als im gesamten Universum zur Verfügung steht. Ihnen ist es also gelungen, eine unendliche Menge an Energie zu erzeugen, mittels derer Sie sich schneller als das Licht bewegen können und damit zurück in die Zeit? Unsinn. Das kann niemand. Einstein hat nur übersehen, dass nicht nur die Zeit relativ verläuft, sondern auch der Begriff der Unendlichkeit lediglich relativ ist. Mhm. Wenn Sie sich vom Gedanken der Unendlichkeit verabschieden, gibt es keine unendliche Masse, die von unendlicher Energie beschleunigt werden muss, um in die Vergangenheit zu reisen. Kennen Sie Hilberts Hotel? Auf Reisen pflege ich stets im Marriott zu logieren. Hilberts Hotel hat unendlich viele Zimmer, die alle belegt sind. Mit unendlich vielen Gästen. Exakt. Nun kommt ein weiterer Gast an. Wie lösen Sie das Problem? Das Problem scheint mir nicht lösbar. Das dachte auch Einstein. Aber die Lösung ist so naheliegend wie simpel. Alle Gäste rücken ein Zimmer weiter, sodass das erste Zimmer wieder frei wird. Unendlichkeit ist eine Imagination, ebenso wie die Zeit eine Imagination ist. Und wenn man das einmal begriffen hat, kann man auch zu jedem beliebigen Punkt in der Zeit reisen. Oder, anders gesprochen, in die unendliche Anzahl der frei gewordenen Zimmer von Hilberts Hotel. Mit Hilfe einer imaginären Zeitmaschine, wie ich annehmen darf. Nein, die Maschine ist real. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie sich befindet. Im Übrigen bin nicht ich durch die Zeit gereist, sondern Sie. Also jetzt verwirren Sie mich. Das liegt doch auf der Hand. Würde ich selbst in meine eigene Vergangenheit zurückreisen, würde meine Erinnerung an den heutigen Tag verschwinden. Und die Zeitreise wäre völlig sinnlos. Die Lösung besteht darin, einfach in der Gegenwart zu bleiben. Dann sind Sie also doch nicht durch die Zeit gereist? Selbstverständlich nicht. Aha. Aber alle anderen. Ich verstehe nicht ganz. Ist doch ganz einfach. Ich schicke nicht mich in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern den Rest der Welt. Weshalb ich mich nicht im Jahre 1929, sondern im Jahr 2016 befinde? Endlich haben Sie es begriffen. Na. Ich lasse einfach alle Gäste in Hilberts Hotel ein Zimmer weiterrücken und ziehe in das frei gewordene Zimmer ein. Wenn Sie sich in der Gegenwart befinden und ich mich in der Zukunft, wie kommt es dann, dass wir beide hier sitzen und miteinander sprechen? Weil wir uns zwar nicht im gleichen Zimmer, aber im selben Hotel befinden. Aha. Indem ich den Rest der Welt in die Zukunft schicke, beende ich selbstverständlich auch meine Gegenwart. Wie das? Freud. Das versteht doch jedes Kind, weil die Welt zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur einmal existiert. Schicke ich die Welt in die Zukunft, läuft die ursprüngliche Vergangenheit ja nicht einfach parallel dazu weiter. Sie wird durch eine neue Zeitlinie ersetzt. Mein lieber Herr Wels, ich denke, Sie leiden an etwas, was wir Psychologen ein in sich geschlossenes Warnsystem nennen. Um die Ursache hierfür zu ergründen und selbiges aufzulösen, bedarf es einer langwierigen therapeutischen Behandlung. Ich bin mir aber jetzt schon sicher, dass die Wurzel des Übels in Ihrer Kindheit zu finden ist. Ein traumatisches Erlebnis, unter dem Sie bis heute zu leiden haben, weshalb Sie den Wunsch verspüren, zu jenem Zeitpunkt zurückzukehren, um eben jenes Erlebnis ungeschehen zu machen. Freut sich, Sie sind ein Hornochse. Ach so. aber leider auch ein notwendiges Übel. Lassen wir das Gerede, hypnotisieren Sie mich endlich. Helfen Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge, zapfen Sie mein Unterbewusstsein an. Wenn Sie sich unter Hypnose an den Ort der Zeitmaschine erinnern, dann werden Sie sich zu diesem Ort begeben, sich in Ihre Zeitmaschine setzen und die Welt in die Vergangenheit schicken, um die Gegenwart zu verändern, die Ihrer Ansicht nach die Zukunft darstellt. Sehe ich das richtig? Wenigstens das haben Sie verstanden. Und wenn ich Ihnen nun beweise, dass Ihre Zeitmaschine nicht existent ist, wären Sie dann bereit, sich von mir therapieren zu lassen? Alles, was Sie wollen, Freud. Alles, was Sie wollen. Nur helfen Sie mir, mich zu erinnern, bevor es zu spät ist. Es würde unzähliger Sitzungen bedürfen, um jenen armen Teufel, der sich für H.G. Wells persönlich hielt, aus diesem Teufelskreis zu befreien. Als einen ersten Schritt beschloss ich also, ihn von der fixen Idee der Zeitmaschine zu befreien. Ich versetzte ihn seinem Wunsche gemäß in hypnotische Trance und tatsächlich förderte sein freigelegtes Unterbewusstsein eine Anschrift zutage, die ich ihm unter der Bedingung nannte, dass, sollten sich dort keine Anzeichen der Apparatur befinden, er am nächsten Tage wiederkommen müsse, was er mir hoch und heilig versprach, um dann wie ein von Wölfen Gehetzter aus meiner Praxis zu stürmen. Ich öffnete die Fenster, um dem Gebetsruf des Muezzins zu lauschen, welchen die milde Abendbrise vom Platz des Propheten zu mir hereinwehte. Das Licht der untergehenden Sonne tanzte auf der goldglänzenden Kuppel der blauen Moschee, dem Wahrzeichen von Köln, das nach jahrzehntelangen Restaurationsarbeiten wieder in alter Pracht erstrahlte. Was für ein Fall! Was für ein Tag! Um mich abzulenken, beschloss ich, noch einige Patientenakten durchzugehen. Doch zunächst wollte ich mir ein kleines Nickerchen auf der noch von Wells temperierten Couch gönnen. Und alsbald sank ich in einen ungewöhnlich tiefen... Platz des Propheten. Blaue Moschee. Wovon redet der da? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, was ich glaube? Dieser Freud hatte selber gehörig einen an der Waffel. Haben Sie etwas über diesen Wells gefunden? H.G. Wells, geboren 1866 in Bromley, gestorben 1946 in London. Einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Studierte einige Zeit Physik, Chemie, Geologie, Astronomie und Biologie und hat sich... Danke, ich weiß, wer H.G. Wells ist. Aber der kann es ja wohl kaum gewesen sein. Es sei denn, er wäre tatsächlich durch die Zeit gereist. So kommen wir nicht weiter. Bitte legen Sie das andere Band ein. Es muss bereits Mitternacht gewesen sein, als ich fröstelnd erwachte. Und sogleich bemerkte ich, obschon noch trunken vom Schlafe, dass ich mich nicht alleine im Raume befand. Und tatsächlich, hinter mir saß eine völlig in weiß gekleidete junge Dame, deren zarte Erscheinung ihr etwas nahezu Ätherisches verlieh. Ihr ebenmäßiges, feinsinniges Antlitz war von düsteren Schatten umgeben, die von einem schweren Kummer geworfen wurden, der jedoch ihre nahezu makellose Schönheit nicht zu überdecken vermochte. Trotz meiner unmittelbaren Faszination für jene berückende Person drängte sich mir die naheliegende Frage auf, wie sie wohl hereingekommen sein mochte. Ich selbst hatte, nachdem Wells davongeeilt war, die Türe zu meiner Praxis verschlossen. Wenngleich auch das Fenster noch offen stand. Aber die akrobatische Leistung, die erbracht werden müsste, um in den 5. Stock zu gelangen, würde selbst für einen gewieften Fassadenkletterer eine beträchtliche Herausforderung darstellen. Die Geschichte, die mir jenes bezaubernde Wesen daraufhin zu Gehör brachte, ließ mich tiefer in die Abgründe der menschlichen Seele blicken, als mir geheuer war. Entschuldigung. Ich nenne diesen Fall unter dem Siegel der ärztlichen Verschwiegenheit und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Patientin. Herr Dr. Freud. Die Frau in Weiß. Unabhängig vom Anlass Ihres Besuches zu einer äußerst fragwürdigen Zeit, muss ich Sie zunächst bitten, Frau... Südow, Sie dürfen mich aber auch gern Anna nennen, wenn es Ihnen beliebt. Ja, wie Sie wünschen. Also, Anna, wie sind Sie hier hereingekommen? Ich habe einen nicht unerheblichen Betrag in das Schloss meiner Praxis investiert, welches, so wurde mir versichert, als vollkommen einbruchsicher gilt. Faszinierend. Wie meinen? Faszinierend. Sie scheinen keinerlei Furcht zu verspüren. Normalerweise pflegen die Menschen in Ohnmacht zu fallen, wenn sie meiner ansichtig werden. Sie sind zwar von wirkender Schönheit, meine Liebe, aber deshalb gleich in Ohnmacht zu fallen, scheint mir doch übertrieben. Im Gegenteil, ich fühle mich aus unerklärlichen Gründen von Ihnen angezogen. Dennoch muss ich darauf beharren, mir mitzuteilen, wie es Ihnen gelungen ist, in meine Ordination zu gelangen. Verehrter Dr. Freud, oder darf ich Sie Schlomo nennen? Ja, normalerweise muss ich auf die offizielle Anrede bestehen, um die professionelle Distanz zwischen Therapeut und Patient nicht zu gefährden, aber in Ihrem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Wie ich bereits eingestanden habe, fühle ich mich auf unerklärliche Weise zu Ihnen hingezogen. Als das letzte Mal jemand so etwas zu mir sagte, wurde ich deshalb bei lebendigem Leibe eingemauert. Ich verstehe. Sie haben das Gefühl, vor einer unüberwindlichen Barriere zu stehen und fühlen sich außerstande, diese zu durchdringen. Dies ist ein typisches Merkmal der Depression. Wenn es doch nur so einfach wäre. Aber Mauern stellen schon lange kein Hindernis mehr für mich dar. Seit ich in jenem Verliese verschieden bin, um genau zu sein. Sehen Sie, meine Liebe, das Gefühl, sich aufzulösen, sich quasi in seine Bestandteile zu zerlegen, das Gefühl, nicht mehr am Leben teilzuhaben, all dies sind Symptome Ihrer psychischen Erkrankung. Ach, mein lieber Schlomo, Sie missverstehen mich. Mir ist es tatsächlich möglich, durch Wände zu gehen. Mhm. Da das, was Sie sehen, nur das transzendentale Abbild meiner längst zu Staub zerfallenen, sterblichen Hülle. Sie halten sich also für einen... Genauso ist es. Weshalb Ihr Verriegelungsmechanismus für mich auch keinerlei Hindernis darstellt. Für einen Geist wirken Sie außergewöhnlich fest, stofflich, noch dazu sehr lebendig. Etwas blass um die Nase vielleicht. Ja. Darf ich fragen, ob Sie in der Vergangenheit einen schweren Verlust erleiden mussten? Sie meinen, abgesehen von dem meines Lebens? Aber Sie leben doch noch, meine Teuerste. Was ich ganz leicht beweisen ließe, sofern Sie meine flüchtige Berührung gestatten. Ich bitte Sie inständig darum, davon abzusehen. Ach, Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich habe lediglich daran gedacht, Sie kurz an der Schulter. Also ich bin überzeugt, meine Hand wird nicht durch Sie hindurchgehen. Mein lieber Schlomo, nichts wünsche ich mir sehnlicher, als wieder einmal eine menschliche Berührung zu verspüren. Aber wenn Sie dieses tun, würde ich mich auf der Stelle entmaterialisieren und unser Gespräch, welches mir so sehr am Herzen liegt, wäre beendet. Aber wenn Sie tatsächlich, wie Sie annehmen, eine Geistererscheinung sind, wieso denken Sie, dass ich imstande bin, Ihnen zu helfen? Das vermögen Sie nicht. Niemand vermag das. Aber ich hatte einfach das unstillbare Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Nach all den Jahrhunderten des Schweigens. Sie können nicht ermessen, was dies für mich bedeutet. Obschon es mir schmeichelt, aber wieso bin gerade ich der Auserwählte? Sie wurden mir empfohlen. Von einem anderen Geist. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Verzeihen Sie, jüdischer Humor, das Erbe meiner Vorfahren. Bitte, fahren Sie fort. In dem Schlosse zu Berlin, in dem ich genötigt bin, in Erscheinung zu treten, finden regelmäßig Führungen statt, was mir im Vergleich zu früher ein gewisses Maß an Abwechslung verschafft. Jedenfalls hat vor geraumer Zeit ein gewisser Herr Sellack, der bei einer dieser Führungen zugegen war, Ihren Namen erwähnt, in Verbindung mit einem für Sie äußerst schmeichelhaften Bericht. Sie haben ihm wohl sehr geholfen. Sellack, ja, ich erinnere mich an ihn. Frane Sellack, ein äußerst merkwürdiger und hochinteressanter Fall. Aber das ist Jahre her. Wieso suchen Sie mich erst jetzt auf, noch dazu um diese Uhrzeit? Es ist mir nur einmal in 100 Jahren möglich, mich an einem anderen Ort zu materialisieren. Und dies nur zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens. Ich versichere Ihnen, ich habe den frühestmöglichen Zeitpunkt gewählt. Sie haben offenbar einen vollen Terminplan. Wann pflegen Sie in der Regel sonst zu erscheinen? Meine Präsenz ist von allgegenwärtiger Natur. Doch nur wenige vermögen sie zu bemerken. Aber da Sie sich mit der Auslotung der menschlichen Seele beschäftigen, habe ich die größte Hoffnung gehegt, dass sie zu jener seltenen Sorte Mensch gehören, die meiner ansichtig werden kann. Sie haben mich nicht enttäuscht, auch wenn es um den Preis ihres Lebens ist. Wie darf ich das verstehen? Sie haben doch nicht etwa vor... Um Himmels Willen, nein, natürlich nicht. Aber bislang ist noch jeder, der meiner gewahr wurde, in Bälde verschieden. Wäre es da nicht äußerst selbstsüchtig von Ihnen, mein Leben wegen dieses Gespräches zu opfern? Das ist mein Fluch, mein lieber Schlomo. Ich kann nichts dafür. Einerseits habe ich natürlich gehofft, dass Sie mich wahrnehmen können. Andererseits wünsche ich mir, dass dem nicht so ist. Doch nun ist es geschehen. Sie müssen mir versprechen, dass Sie das nicht nachmachen. Aber meine liebe Anna, so beruhigen Sie sich doch. Ich versichere Ihnen, dass mir in absehbarer Zeit nichts geschehen wird. Und sollte ich eines Tages den Weg alles Sterblichen gehen, so hat es gewiss nichts mit Ihnen zu tun. Ich wünschte, Sie hätten recht, aber meine Erfahrung hat mich etwas anderes gelehrt. Aber das ist doch Unsinn. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass Sie lediglich an einer zugegebenermaßen schwerwiegenden Depression leiden. Diese Vorstellung, dass Sie ein Geist sind, entspringt einer Schutzfunktion Ihrer Psyche, die Sie möglicherweise vor Schlimmeren bewahrt. Und die fixe Idee, Sie würden jeden, der Ihrer ansichtig wird, den Tod bringen, lässt auf einen ausgeprägten Schuldkomplex schließen, der auf verdrängte, triebhafte Bedürfnisse zurückzuführen ist. Sie haben als Kind Ihre sexuellen Wünsche auf den Vater projiziert und Ihre Mutter als Rivalin empfunden, einhergehend mit dem Verlangen, diese zu töten, dass Sie sie unbewusst für das Fehlen eines Penis verantwortlich gemacht haben. Wir Psychologen bezeichnen das als ödipale Phase. Bei manchen Menschen manifestiert sie sich zu einem Ödipus-Komplex, was zu psychischen Problemen führt. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass es Ihnen nach ein paar therapeutischen Sitzungen schon sehr viel besser gehen wird. Mein lieber Schlomo, mir geht es bereits jetzt schon viel besser, da ich wieder einmal die Möglichkeit hatte, mich mit einem verständnisvollen menschlichen Wesen auszutauschen. Sehen Sie. Aber jetzt, meine Teuerste, müssen Sie mich für einen Augenblick entschuldigen. Es ist mir zwar peinlich, das Ihnen gegenüber zu erwähnen, aber der menschliche Stoffwechsel fordert seinen Tribut. Als ich von der Toilette zurückkehrte, war Anna verschwunden. Ich eilte zur Tür meiner Praxis. Sie war nach wie vor noch dazu mit einem innensteckenden Schlüssel verriegelt. Mein nächster beunruhigender Gedanke galt dem offenstehenden Fenster. Sollte sie etwa... Doch im fahlen Licht der von Gaslaternen beleuchteten Straße war kein zerschmetterter Leichnam zu sehen. Und so blieb das Verschwinden jenes bezaubernden Geschöpfes genauso mysteriös wie sein Erscheinen. Ja, die Uhr zeigte wenige Minuten nach eins an. Die Geisterstunde war vorüber und Anna hatte sich, wie vorausgesagt, scheinbar in Luft aufgelöst. Haben wir das Schloss überprüft? Selbstverständlich. Nichts deutet auf Fremdeinwirkung hin. Vermutlich hat sie einen Nachschlüssel. Was spuckt unsere Datenbank über diese Sido aus? Nach dem, was wir da gehört haben, ist sie sicher kein unbeschriebenes Blatt. Eine Anna Sido ist polizeilich bisher nicht aufgefallen. Aber hier habe ich etwas. Anna Sido, auch die schöne Gießerin genannt. Geboren 1525, gestorben 1575. Jemand, der vor 450 Jahren gestorben ist, interessiert mich nicht. Sorry, aber das ist die einzige Anna Sydow, über die ich etwas finden kann. Soll ich fortfahren? Ja, meinetwegen. Aber bitte fassen Sie sich kurz. Scheint ein ziemliches Früchtchen gewesen zu sein. Hat es mit dem Kurfürsten von Brandenburg getrieben, obwohl beide verheiratet waren, nicht miteinander natürlich. Sie hat auch ein Kind von ihm bekommen. Ziemlicher Skandal damals, auch weil sie keine Adlige war und der Kurfürst sich offen mit ihr gezeigt hat. Dem Sohn des Fürsten hat das offenbar nicht geschmeckt. Er hat sie nach dem Tod seines Vaters bis zu ihrem Lebensende eingekerkert. Nach einem anderen Bericht wurde sie eingemauert. Jedenfalls spukt sie seitdem als sogenannte weiße Frau durch die Gegend. Und jeder, der sie sieht... Fällt bald darauf tot um, ist ja schon klar. Also soll ich jetzt etwa glauben, dass wir gerade einen Geist auf dem Tonband gehört haben? Oder jemanden, der sich dafür ausgibt. Die Geschichten stimmen jedenfalls überein. Also, wenn sie es war, hat sie sicher nicht ihren richtigen Namen genannt. Aber an der bleiben wir dran, vielleicht haben wir Glück. Die Spurensicherung findet ein paar Fingerabdrücke. Wie viele Bände haben wir noch? Dutzende. Gut, eines hören wir noch. Dann machen wir für heute Feierabend. An jenem verhängnisvollen Morgen, nach einer unruhigen, von fiebrigen Träumen durchsetzten Nacht meine Praxis betrat, konnte ich mich des unguten Gefühles nicht erwehren, ob schon zu dieser frühen Stunde ganz offensichtlich alleine in den Räumen meiner Praxis, dass noch ein weiteres Individuum anwesend war. Ein Gefühl, das in frappierender Weise den Symptomen einer schizophrenen Psychose glich. Ich nenne diesen Fall unter dem Siegel der ärztlichen Verschwiegenheit und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Patienten. Der Unsichtbare. Ach, ein scheußliches Wetter heute, nicht wahr? Was? Ich könnte eine heiße Tasse Tee vertragen. Wer spricht da? Geben Sie sich zu erkennen. Oh, Verzeihung, wie unhöflich von mir. Ich hätte mich natürlich zunächst vorstellen sollen. Aber ich beobachte Sie schon seit Tagen. Und daher kommt es mir so vor, als wenn wir bereits alte Bekannte wären. Mein Name ist John Pendry. Sir John Pendry, um genauer zu sein. Oder auch Dr. Pendry, Professor der Physik, Träger der Isaac-Newton-Medaille, unter anderem, selbstverständlich. Ich muss mich noch in meinem Bett befinden und träumen. Was für eine Nacht. Ich versichere Ihnen, Sie sind wach. Nun hören Sie schon auf, sich zu ohrfeigen. Wenn Sie an Ihrem Bewusstseinszustand zweifeln, kann ich das gerne für Sie übernehmen. Ja, offenbar befinde ich mich tatsächlich in meiner Praxis. Das erklärt allerdings nicht, warum ich eine nicht existente Stimme höre. Es sei denn... Sie haben es erfasst. Sie reden mit einem Unsichtbaren. Ist es tatsächlich denkbar, dass... Glauben Sie mir, ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, bis es mir passiert ist. Dieser unselige Selbstversuch... Dass ich gerade einen schizophrenen Schub erleide? Keineswegs, mein Bester. Ich existiere durchaus außerhalb Ihrer Vorstellung, was ich jederzeit bereit bin zu verifizieren. Oder warum glauben Sie, dass die vor Ihnen liegende Akte plötzlich in der Luft schwebt und sich auffächert? Optische und akustische Halluzinationen. Und das? Au! Verbunden mit haptischen Druckbildern. Ein besonders schwerwiegender Fall, zumal ich selbst davon betroffen bin. Was muss ich tun, um Sie von meiner Existenz zu überzeugen? Aber wie? Es gab keinerlei Vorzeichen einer psychischen Erkrankung. Unterdrückte Homosexualität, sexueller Missbrauch in meiner Kindheit. Hören Sie auf, sich diesen psychoanalytischen Nonsens einzureden. Ich bin genauso real, wie Sie es sind. Sie können mich nur nicht sehen. Eine verdrängte, perverse Neigung? Nein, das kann nicht sein. Ich habe meine Träume stets aufs Penibelste analysiert. Aber vielleicht bin ich dabei nicht gründlich, nicht tiefschürfend genug gewesen. Unsinn! Es muss etwas anderes sein. Möglicherweise ein Hirntumor, eine neurologische Erkrankung. Sie sind völlig gesund, Freud. Mit Ihrem Kopf ist alles in Ordnung. Schizophrenie! Es kann nicht anders sein. Ich muss den Tatsachen ins Auge blicken. Hören Sie auf mit diesem Unsinn, Freud. Gut, gehen wir es anders an. Gehen wir tatsächlich davon aus, dass ich es mit der Wahnvorstellung zu tun habe, einem Unsichtbaren gegenüber zu sitzen. Was würde ich an meiner Stelle tun? Ich versichere Ihnen noch Schweigen mal. Sie. Ich muss mich konzentrieren. Freud würde zum Schein auf die Wahnvorstellung eingehen, um das Vertrauen seines Patienten zu gewinnen. Na, endlich. Er würde die Wahnvorstellung bitten, sich auf die Couch zu legen. Gut, Freud. Wie Sie wünschen. Ich liege jetzt auf Ihrer Couch. Analysieren Sie mich. Gut. Sehr gut. Der erste Schritt ist getan. Die Wahnvorstellung folgt meinen Anweisungen. Jetzt lassen Sie uns analytisch vorgehen. Ich sollte einfach mit dem gewohnten Prozedere mich selbst therapieren. Das Vertrauen des Patienten gewinnen. Darf ich Sie ansprechen? Sir? Doktor? Professor? Ganz nach Belieben. Sir Pendry. Sie sagten, Sie wären Professor der Physik. Das sagte ich. Was genau ist Ihr Forschungsgebiet? Vereinfacht gesagt, Nanotechnologie. Ich habe an Materialien gearbeitet, die es erlauben, Objekte unsichtbar zu machen, sogenannte Metamaterialien, mit denen sich bestimmte physikalische Gesetze umgehen lassen. Was haben Sie denn gedacht? Nun, ich denke, Sie sind eine Halluzination. Hervorgerufen durch einen schizophrenen Anfall. Aber bitte reden Sie ruhig weiter. Fahren Sie fort. Von meiner Warte aus ist Sichtbarkeit lediglich eine Frage des Lichtes. Das Auge ist, von selbstleuchtenden Körpern abgesehen, auf die Reflexion des Lichtes angewiesen. Ein schwarzer Gegenstand beispielsweise ist für das menschliche Auge eigentlich unsichtbar, weil Schwarz das Licht vollständig absorbiert. Was Sie sehen, ist die lichtreflektierende Umgebung des Gegenstandes. Wäre die Umgebung des Gegenstandes ebenfalls schwarz, so wäre der Gegenstand unsichtbar. Exakt. Oder ein anderes Beispiel. Zahlreiche Meeresbewohner sind für das menschliche Auge nicht zu erkennen, weil sie nahezu dieselbe optische Dichte haben wie die sie umgebende Flüssigkeit. Das Licht dringt quasi ungehindert durch sie hindurch. Nehmen Sie das Tier jedoch aus dem Wasser heraus, so ist es ganz deutlich zu sehen. Weil Luft eine andere optische Dichte hat als Wasser. Korrekt. In Luft kann sich das Licht nahezu ungehindert ausbreiten, während es im Wasser abgebremst wird. Sind wir uns also einig, dass Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit lediglich eine Frage des Lichtes ist? Gesetzt den Fall, es wäre so, erklärt das noch lange nicht Ihren behaupteten Zustand. Licht hat die Eigenschaft, den Weg des geringsten Widerstandes zu nehmen. Hätte ich ein Material, das eine geringere optische Dichte als Luft hat, so würde das Licht den Weg durch dieses Material bevorzugen, selbst wenn das einen Umweg darstellt, weil es dadurch schneller ans Ziel kommt. Ihr so bezeichnetes Metamaterial. Exakt. Luft hat eine optische Dichte oder, korrekter, einen Lichtbrechungsindex von 1. Der Lichtbrechungsindex bzw. die optische Dichte von Metamaterial liegt im negativen Bereich. Aber wenn Sie sich mit einem derartigen Material beschichtet haben, warum entfernen Sie es nicht einfach? Ja. Sie wären wieder sichtbar und wir könnten ein völlig normales Gespräch führen. Von Angesicht zu Angesicht, so wie es im Allgemeinen üblich ist. Genau das ist mein Problem, Freud. Das Material ist eine Symbiose mit meiner Haut eingegangen. Wie soll ich das verstehen? Wenn dieser verfluchte Wells nicht gewesen wäre. Wells? Herbert George Wells? Sie kennen ihn? Ich denke schon. Einer meiner früheren Patienten hat sich so genannt. Ein sonderbarer Mann. Hielt sich für den Schriftsteller H.G. Wells. Er hatte die Wahnvorstellung, er könne durch die Zeit reisen. Und warum, glauben Sie, steht in Köln anstelle des Doms plötzlich die blaue Moschee? Welcher Dom? Wovon reden Sie? Ich versichere Ihnen, Wells kann durch die Zeit reisen und er pfuscht ständig darin herum. Sonst befände ich mich nicht in diesem Zustand und wäre nicht hier. Wells ist dafür verantwortlich, dass Sie unsichtbar sind? Ich neige nicht dazu, die Verantwortung für meine Handlungen anderen Leuten zuzuschreiben. Nein, ich war es, der das Spray mit dem Metamaterial auf meine Haut aufgetragen hat. Ich konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen. Hätte ich geahnt, dass das Zeug sich nicht mehr entfernen lässt, glauben Sie mir, ich hätte die Finger davon gelassen. Aber nun ist es zu spät. Wie sind Sie an das Spray gekommen? Durch Wells natürlich. Er hat es aus der Zukunft mitgebracht, dieser Wahnsinnige. Durch ihn weiß ich auch von den Veränderungen, die er verursacht hat und die mir ebenso wie Ihnen völlig natürlich vorgekommen sind. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass es sich bei Ihnen um eine Halluzination meinerseits handelt. Aber falls dem nicht so ist, erklären Sie mir doch bitte, warum Sie mich aufgesucht haben. Der psychische Defekt liegt ja bei mir und nicht bei Ihnen. Weil ich es nicht selbst tun kann. Was tun? Mich von dieser jämmerlichen Existenz befreien. Sie erkennen also an, dass Sie eine Halluzination sind? Natürlich nicht. Aber ich spekuliere darauf, dass es Ihnen keine Probleme bereiten wird, mich zu erschießen, da ich ja nur in Ihrer Vorstellung existiere. Ein interessanter Ansatz für die Lösung meines Problems. Und Sie wollen sich Ihrer Existenz entledigen, da die Auswirkungen der mangelnden Kommunikation auf Ihre Psyche, aber auch auf Ihre kognitiven Fähigkeiten frappierend wären. Für einen Wissenschaftler meines Formats ist das schlimmer als der Tod. Bleibt jedoch das Dilemma, dass ich über keine Schusswaffe verfüge. Mhm. Auch daran habe ich gedacht. Ja, die Waffe ist selbstverständlich ebenfalls unsichtbar. Na, selbstverständlich. Für Sie ist auch die Pistole, die ich Ihnen jetzt in die Hand drücke, nur eine Illusion. Tatsächlich? Es fühlt sich an wie eine Pistole. Erstaunlich, zu welchen Trugbildern der menschliche Geist imstande ist. Spannen Sie den Hahn und zielen Sie auf das Kopfende der Couch. Sehr gut, Freud. Jetzt müssen Sie nur noch den Abzug betätigen. Wenn ich allerdings mit einem halluzinierten Revolver eine Wahnvorstellung erschieße, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auflöst. Ich könnte immer noch der Auffassung sein, es anschließend mit einer unsichtbaren Leiche zu tun zu haben. Freud, was tun Sie da? Ich kann mich allerdings selbst davon überzeugen, dass diese Waffe nur imaginär ist. Freud! Dann hat er sich also doch selbst umgebracht. Sagen Sie, spüren Sie das auch? Alles ist plötzlich so merkwürdig. Was? Chef, Sie... Da ist... Sie verschwinden. Sie ebenfalls. Was geschieht mit uns? Ich kann durch die Wände sehen. Die Stadt. Alles. Alles. Löst sich auf. Die geheimen Protokolle des Schlomo Freud von Robert Weber. Dann ist also Emmis, was hat Ihnen erzählt, Anna? Dass ein jeder, was sie sieht, wird bald darauf sterben. Ich fürchte, ja. Und was ist mit den anderen Geschichten? Alle wahr. Aber mein Glaube an die Kraft der Psychoanalyse hat mich blind gemacht. Ich war ein Narr. Aber Sie sind doch tot. Wie kommt das, Sie sitzen mit uns in diesem Zug? Verstehen Sie nicht. Wels hat die Vergangenheit erneut geändert und mich dadurch zurück in die Zeit geschickt. Ausgerechnet in das Jahr 1942. Aber Sie haben doch gesagt, wenn Wels schickt sie durch die Zeit, erlöscht er sei auch das Gedächtnis an die andere Zeitlinie. Wieso können Sie sich erinnern an diese ganzen Fälle? Wels hat mich noch einmal besucht. Mit dem Tonbandgerät und den Bändern. Er sagte, er habe etwas Schreckliches getan. Und wenn mir mein Leben lieb sei, solle ich schnellstmöglich verschwinden. Er erzählte mir furchtbare Dinge. Ich hätte auf ihn hören sollen. Wir können nur beten, dass er die Vergangenheit noch einmal ändert. Sie glauben, dass es gibt für uns noch eine Hoffnung? Wenn sich Wels rechtzeitig erinnert, wo sich die Zeitmaschine befindet. Na, wenn nicht? Wir wissen doch, was uns in Auschwitz erwartet. Ich habe gehört, Gerüchte. Ich versichere Ihnen, die Gerüchte sind wahr. Wels, so tun Sie doch etwas. Wels, Sie müssen sich erinnern. Sie müssen einfach. Die Rollen und ihre Darsteller: Schlomo Freud, Ernst Konarek, Frane Selak, Dimitri Alexandrov, Herbert George Wells und Abraham Michael Evers, Anna Südow, Heike Warmuth, John Pendry, Gerd Warmeling, Kommissar Ralf Drexler und Polizistin Aisha Lina Löbert. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Steffen Jahn, Regieassistenz: Eva Soloch. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie: Natalie Challis.